Ja, du, also ohne dieses Gerät könntest du dich überhaupt nicht äußern. Kann ich mich nicht mehr normal artikulieren. Mhm. Wer spricht da im Hintergrund immer? Das ist, ich hab hier so einen Marionette, du sollst ruhig sein. Das ist meine Verlobte. Ah ja, schönen Gruß an Marion. Günther, war das eine Krebsoperation? Also es war eine Gehirnoperation, ja, das war aus dem Bandkrebs. War Krebs, mhm. Und da musste man mir den Kehlkopf total entfernen, ja, hier im Krankenhaus Mönchengladbach. Wie lange lebst du denn jetzt schon so, ohne Kehlkopf? Ohne Kehlkopf? Also ich möchte ganz ehrlich sagen, Jürgen, ich bin sehr selbstbewusst. Ich bin sogar eine Bruderschaft und alles. Ich mache nebenbei noch einen kleinen schönen Job. Mhm. Ich verfolge meinen Radiohörer-Club. Ich bin sehr aktiviert. Ja, meine Frage war ja, wann diese Operation war? 1993. Also so lange lebst du schon mit diesem Sprechgerät auch. Jawohl. Jetzt lass uns mal über dieses Mobbing oder wie du es gerade genannt hast reden. Die Leute behandeln dich wie einen Aussätzigen, wie einen kranken Menschen. Ja, das heißt mit anderen Worten, also wenn ich mich in der Öffentlichkeit bewege, mhm, und ich zum Beispiel jetzt meine Verlobte ruft mich über mein Handy an, da werde ich, und da muss ich mein Sprechgerät rausholen. Mhm. Und dann habe ich links, in der linken Hand habe ich mein Handy und nun mein Sprechgerät raus. Ja. Und dann kann ich mich wohl gut verständigen. Mhm. Und dann gucken, warum die Leute mich dann immer ansammeln, weil von welchem Planet kommt der dann her? Von welchem Planet der herkommt? Ja, ja. Also sie machen sich wirklich regelrecht über dich lustig. Und behandle dich als Außerirdischen, weil du so, ja, weil das so, ja, mechanisch. Jawohl, so. Jürgen, jawohl. Mhm. Und das ist sehr traurig. Ich komme damit drüber weg. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du das du hast das jetzt schon 7 Jahre und du wohnst in einer nicht so ganz großen Stadt, da muss man dich doch zumindest in deinem Viertel schon kennen und auch so akzeptieren. Also, Bruderschaft hat mich akzeptiert, aber es geht nicht jetzt hier. Ich werde ja gezielt jetzt im Wohnblock gemobbt. Mhm. Und meine Bekannte, also meine Verlobte, wird mitgemobbt, weil wir hier in einem Block wohnen und hier sind Leute, die gesund sind, mhm, und die mich nicht leiden können. Mhm. Und das ist halt die Haupt. Du sagst, nun ist gemobbt natürlich auch ein harter. Mhm. Sag doch noch ein Beispiel, wie man euch das Leben schwer macht. Ja, das heißt zum Beispiel, hier wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, mhm, und dann heißt es, komm auf, du dreckiger Molak, so wollte ich beschimpfen hier. Mhm. Und das du? Das waren Menschen, also die sind wirklich von der untersten Schublade. Mhm. Hat das aber denn angefangen? Leider muss ich mit denen zusammenleben in einem Wohnblock. Ja, hat das denn angefangen erst nach deiner Operation? Oder war das vorher auch schon gespannt, das Verhältnis? Nein, das war erst nachher. Ich lebe ja schon 5 Jahre in diesem Block. Mhm. Aber dann Mobbing, kommt die überwiegend jetzt von gewissen Nachbarn und dann finde ich nicht sehr gut. Hm. Und du bist sicher oder du gehst davon aus, es liegt hauptsächlich daran, dass du eben diese Behinderung hast? Richtig, jawohl, mhm, jawohl. Gibt es? Mhm. Also das Hauptproblem hast du, ich muss mich sehr konzentrieren, um dich zu verstehen, aber ich glaube, das Wichtigste habe ich jetzt verstanden. Die größten Probleme hast du in eurem Wohnblock. Das ist richtig, nicht nur allgemein, auch in der Öffentlichkeit. Mhm. Aber wie gesagt, ich hoffe, du kannst mich sehr gut verstehen. Ja, ich spreche etwas langsamer. Das wäre nett. Lass mich zum Stichwort Öffentlichkeit noch was fragen. Wenn, ja, du dieses, wenn du dieses Gerät nicht an deinen Hals hältst, sieht man es dir ja so gar nicht an auf der Straße. Könntest du mich nicht verstehen? Ich könnte mich nicht artikulieren. Weil ich keine Stimmbänder mehr habe. Mhm, mh. Aber so, wenn du auf der Straße gehst, sieht man es dir ja nicht an. Moment, Jürgen, darf ich bitte nochmal fragen, was du gerade gesagt hast? Ich habe gesagt, so auf der Straße, wenn du gehst, sieht man dir das ja gar nicht an. Da kann Nein, dann, überhaupt nicht. Mhm. Aber nur, wenn ich im Bus sitze. Oder mhm, zum Beispiel, wenn ich, so wie heute Abend, ich war mit meiner Verlobten ein Gläschen Bier trinken. Mhm. Da sagte ein Mensch, Köller weg, ein Mann zu meiner Verlobten, Behinderte und Rentner haben ja nichts zu suchen. Mm, Die nehmen uns alles weg. Mm, da war ich so beschämt. Ich sag, meine Güte, ich tue doch keinem was, nur weil ich behindert bin. Mm, das sind sehr schlimme Sachen und das ist sehr traurig, dass ja, das immer noch vorkommt. Ist, wie,